steiner Nebelbank, mehr Alkats Blut, Whisky-Gestank, wo Geilheit krank, die Bestie im Mensch zum Sprung angesetzt, erbarmungslos das Opfer hetzt, Kleider zerfetzt oder ein Herz, es interessiert kein Schmerz, es zählt der Scherz, die Lust, Flucht vor dem Frust, Hemmung gibt's keine, oh ihr, denn erst die Schweine, starke Sprüche, dicke Schwänze, sammeln strenge statt Hirn, echt starke Hengste, Sucht nach Zerstörung, ein Spiel mit fremden Ängsten, kalte krapschende Pfoten, Blicke voller Hohn. Ihr Ekel ist eure Erektion, Adrenalin, Stöße, es hilft kein Flehen. Hier die Gier nach einer Möser auf der anderen Seite drehen. Gebart mit Scham, gebart mit Pein. Hass auf diese Schweine, deinen Körper, deine Beine. Eine Welt bricht zusammen, eine Seele mit Sprung. Sex oder Gefühl, Deflation durch Vergewaltigung. Kastrieren solch brutale Hunde. Dein Herz, eine offene Wunde. Eine offene Wunde. Auch ohne Glanz. Opfer der Ignoranz. Auch ohne Glanz. Die Welt ist deine Bühne für ein Millionenpublikum. Solange es geht, schau ich hin, wird zu viel, dreh ich mich um. Sag mir wer hat dir den schwarzen Peter? Der klopfende Mob oder der perverse Idee der Sensationsgier? Oder Schadenfreude, fremdes Leid als Seelenschmaus? Für die masturbierende Meute, man hält es kaum noch aus. Menschenverachtung hat in Hand mit Applaus. Der Ignorant verschließt dein Haus. Auch dich packt's mal am Kragen, brauchst noch Hilfe nicht zu fragen. Musst mit deinem Los dich schlagen, während andere sich dran laben. Wem interessiert's für Gewalt? Wird jeden Tag, jede Nacht, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde. Die Narbe, die bleibt, die Angst vor der Nacht. Mobbende Träume mit zermürbender Macht. Dein Leben um Mädchen, ein Schachfeld der Angst. Das Spiel verloren, da um jeden Zug du bangst. Gelächter und Coolness auf Seiten der Gewinner. Einmal verloren, verloren für immer. Und während dein Leben den Bach runtergeht, bei den Schweinen der Schwanz schon längst widersteht. Schon längst widersteht. Live.